Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, Vorsicht! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Unsere vierte Staffel läuft und läuft. Wir melden uns immer donnerstags mit einer neuen Folge, zuerst in der ARD-Audiothek. Liebe Hörer, wollen wir jetzt mal ein bisschen Wind machen? Aber ja, in diesem Podcast bringen wir schöne alte Kriminalhörspiele aus deutschen Sendearchiven. Ja, richtige Hörspiele. Wir haben Unterhaltungskrimis mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern der damaligen Zeit für Sie. Und diese Krimis richteten sich an ein Publikum, das für spannende Geschichten im Radio schon mal abends zu Hause blieb. In Kein Mucks laufen diese Geschichten noch einmal. Alle ARD-Sender und der Deutschlandfunk Kultur beteiligen sich. Jede Redaktion versorgt uns mit erstaunlichen Monoaufnahmen. Wir schalten um zum Hessischen Rundfunk nach Frankfurt. In dieser Ausgabe haben wir einen spannenden Krimi aus den Archiven des Hessischen Rundfunks für Sie. Eine kleine, feine Geschichte um Schein und Sein, um die richtige oder falsche Entscheidung. Ein Stück von Philipp Levin, es heißt Der Augenzeuge. Nichts ist so überzeugend für die Geschworenen wie ein Augenzeuge. 1961 wurde dieses Hörspiel erstmals im HR gesendet. Und obwohl es mit 33 Minuten und 3 Sekunden schön kurz und knapp ist, hat man einige bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler im Frankfurter Studio versammeln können. Ja, wenn sie nicht wären, wäre der Mörder uns wahrscheinlich entkommen. Ein paar davon werden Ihnen bekannt vorkommen. Diese Stimme hier zum Beispiel. Auf Ihre Aussage hin können wir ihn verhaften. Natürlich, dieser Radiokommissar ist Horst Niendorf, Berliner Schauspieler und ein häufig gebuchter Synchronsprecher. Ich brauche eine Information. Wie etwa hier 1956 in einem Western als Stimme von Burt Lancaster. Und wenn ich Ihnen sagen würde, Ed Bailey trägt in seinem Stiefel versteckt einen Revolver. Im linken. Horst Niendorf sprach alle Kinostars des alten Hollywood. Robert Mitchum, Rock Hudson, Charlton Heston, Glenn Ford, Richard Burton, James Cagney oder auch Peter Ustinov. Das Spiel ist aus. Ich, Hercule Poirot, bin mir nun völlig darüber im Klaren, wer der Mörder von Madame Doyle und Madame Otterborn ist. Hier Horst Niendorf als Peter Ustinov in Tod auf dem Nil. Ich muss herausfinden, was im Dunkel liegt, Mademoiselle. Die Wahrheit. Hercule Poirot ermittelt in diesem Film von 1977 auf einem Schiff. Kommen Sie und lassen Sie uns die Untersuchung weiterführen. Erstmal bei den Passagieren. Und neben Peter Ustinov ist auch David Niven dabei. Auf Deutsch also Horst Niendorf und Friedrich Schönfelder. Ist irgendwas mit dem Nagellack? On étrappe pas les mouches avec du vinaigre. Wie bitte? Es ist ein altes französisches Sprichwort, das dessen Erklärung zu lange dauern dürfte. Horst Niendorf, gleich als Kommissar in unserem Hörspiel Der Augenzeuge. In der Titelrolle übrigens Herbert Mensching. Aber Kitty würde den Mann erkennen, er war ja hier an der Theke. Bestimmt. Gut. Und als jene Kitty, die hier erwähnt wird, wurde in diesem HR-Krimi eine Schauspielerin besetzt, die man ebenfalls aus deutschen Fassungen von alten Filmen kennt. Jetzt gehst du ein bisschen an die frische Luft. So ein schöner Morgen heute. Ich mache inzwischen das Mittagessen fertig. Danke, Kitty. Diese Frau ist eine der absoluten Top-Stimmen ihrer Zeit gewesen. Aber sei vorsichtig, Fred, lass dich auf nichts ein. Es ist die Schauspielerin Margot Leonard. Genau wie Horst Niendorf war auch Margot Leonard in Berliner Synchronstudios dauerverpflichtet. Sie ist die deutsche Stimme von Marilyn Monroe. Hast du dir meinen Begleiter angesehen? Das hab ich. Wie findest du ihn? Ganz nett für einen einäugigen Mann. Wieso? Hat er nur ein Auge? Was meinst du, wozu er sonst diese Klappe trägt? Ach so, er trägt eine Klappe. Ich dachte, er hätte ein blaues Auge. Kannst du die Brille nicht wenigstens so lange aufbehalten, bis du ungefähr weißt, wie dein Kavalier aussieht? Nein, nein, darauf lasse ich es nicht ankommen. Ich möchte nicht, dass mich jemand Brillenschlange nennt. Margot Leonard sprach Marilyn Monroe fast immer in Liebling, ich werde jünger, manche mögen's heiß oder hier in Wie angelt man sich einen Millionär, wo Monroe eine Kurzsichtige spielt, die nie die Tür findet. Oder auch in Das verflixte siebte Jahr. Der Flohwalzer, den kann ich auch spielen, rücken Sie mal ein bisschen. Das war der Film, in dem Monroe über dem Lüftungsschacht steht und ihr weißes Kleid hochwirbelt und in dem sie und ihr Filmpartner sich beim Klavierspielen näher kommen. sein, dass Rachmaninow manche Leute wirklich rüttelt und schüttelt, aber mir geht diese Musik ja mehr ins Blut. Wirklich? Ach, und wie? Margot Leonard, hier zusammen mit dem Synchronschauspielerkollegen Arnold Marquis. Mir laufen schon kalte Schauer über den Körper. Schauer über den Körper? Ja. Nicht aufhören! Weshalb hören Sie auf? Sie wissen weshalb. Weshalb? Weil ich Sie jetzt in meine Arme nehmen und küssen werde. Hey, nicht so stürmisch! Margot Leonard und Arnold Marquis in der deutschen Fassung der Billy Wilder-Komödie Das verflixte siebte Jahr von 1955. Margot Leonard sprach Marilyn Monroe in 15 Filmen, Brigitte Bardot 20 Mal etwa in Petroleum-Miezen. Diesen Film kennt keiner mehr, aber ich musste diesen bescheuerten Titel hier einfach nennen. Darüber hinaus sprach Leonard auch Catherine Deneuve, Janet Leigh, Catherine Hepburn, Natalie Wood. Sie sprach nicht Doris Day, das war Edith Schneider, aber Margot Leonard war natürlich die Feststimme von Diana Rigg als Emma Peel in Mit Schirm, Charme und Melone. Wo waren Sie? Ich bin um den halben Golfplatz gelaufen. Ich habe unsichtbare Männer gejagt. Diese ikonische 60er-Jahre-Serie, die im englischen Original The Avengers hieß, machte Diana Rigg zum Star als Emma Peel, die ihre Gegner mit den Beinen würgen konnte. Wollen Sie etwa schon wieder baden? Erst wollen wir uns ein wenig unterhalten. Hm? Reden Sie. Wer ist der Boss? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Margot Leonard auf Emma Peel und damit Diana Rigg. Deren Partner Patrick McNee als John Steed wurde von einer anderen Synchronlegende gesprochen, nämlich von Gerd Günther Hoffmann. Es ist nicht ethisch, so etwas tut man nicht. Das haben Sie auch schon gesagt. Wir brauchen einen Drink. Das hatten Sie bisher noch nicht gesagt. Leonard und Hoffmann in den zwei beliebtesten Staffeln von Mit Schirm, Charme und Melone. Margot Leonard scheint die gesamten 50er und 60er Jahre im Synchronstudio verbracht zu haben. Weit über 500 Rollen hat sie gesprochen und da sind Serien und Mehrteiler noch gar nicht eingerechnet. Und dennoch hatte sie offenbar genug Zeit, hin und wieder Hörspielstudios zu besuchen. Handelt es sich um einen neuen Fall, Sir Graham? Ja. Aha. Wie etwa hier 1968, Margot Leonard als Mrs. Temple in Paul Temple und der Fall Alex. Paul? Ja, mein Schatz. Wer ist Alex? Wer Alex ist? Ja. Das weißt du noch nicht. Und möglicherweise, ich sage möglicherweise, hatte Margot Leonard die Rolle in diesem achteiligen Durbridge-Radio-Krimi, der in London spielt, nicht zufällig in der Zeit bekommen, als sie Emma Peel in Mit Schirm, Charme und Melone sprach. Ach, der Fall ist entsetzlich kompliziert. Kannst du dir vorstellen, dass wir je eine Lösung finden, meinst du? Oh ja, das kann ich. Und das werden wir auch. Margot Leonard, hier mit Paul Klinger in einem der letzten Straßenfeger-Hörspiele vom Westdeutschen Rundfunk. Wir kehren zurück zum Hessischen Rundfunk und zu dem Radioklassiker, den wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Frankfurt bringt Ihnen als Hörspiel der Woche einen Krimi von 1961. Der HR-Stammregisseur Heinz-Otto Müller inszenierte Der Augenzeuge von Philipp Levin. Die Übersetzung aus dem Englischen besorgte Marianne de Barde. Der Schauplatz ist ein kleiner Schnellimbiss in der Nähe einer Bahnhofsmission und dort geht es los. Hören Sie Herbert Mensching, Margot Leonard, Hans Korte, Horst Niendorf und viele andere. Jetzt. Gute Unterhaltung. Wir danken dir, Bruder Jones, dass du hier dein Geständnis abgelegt hast. Und damit, meine Freunde, gute Nacht für heute. Bei unserer nächsten Versammlung wollen wir über das achte Gebot sprechen. Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten. Kommen die jeden Abend hierher, Fred, die von der Heilsarmee? Nur zweimal die Woche. Gott sei Dank, sonst könnte ich meinen Laden gleich zumachen. Die Herrschaften? Moment, sie ist noch nicht so weit. Hier sind Ihre Quarkschnitten zum Mitnehmen. Oh, danke, Miss Kitty. Ich habe sie im Butterbrotpapier gepackt, damit nichts durchgeht. Vielen Dank, ist nett von Ihnen. Na, schmeckt George? Also wunderbar. Gute Nacht. Riecht doch noch ein paar Käsebrote, Kitty, sind bald aus. Ja, ist gut. Mensch, schließ dich endlich, Grace. Ich habe keine Lust, bis morgen früh hier zu bleiben. Was willst du, Schinken oder Sardinen? Mecker doch nicht dauernd, Len. Ich nehme Schinken. Ohne Senf. Also zwei Schinkenbrote, bitte. Eins mit, eins ohne Senf. Was zu trinken?